Muss hergestellt werden. Hilfe! Hilfe! Hilfe! So kalt. So kalt. Scheiße! Scheiße! Scheiße! Scheiße! Oh! Joe! Keiner mehr übrig. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Was ist das? Nein, nein, nein. Da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. Oh, keiner mehr übrig, keiner mehr übrig. Oh je. Oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje. Shh, shh, Mr. Kowalski, abwarten, shh. Siehst du Licht? Sie bückt sich und riskiert einen Blick. Sie sieht 7 rosa Bändchen, sorgsam verknotet. Ah, Joe! Im Theater schenkt man einer Frau mehr Aufmerksamkeit. Da staune ich aber. Für dich bin ich schöner als die Garbo. Na gut. Warum wird das Theater dicht gemacht? Weil Krieg herrscht? Schweine! Sie kam auch für die Rolle in Frage. Aber dann hat man sie im Salzteich gefunden. Oh, Mr. Cohen. Ich wäre fantastisch in der Rolle. Rapture ist beim Teufel! Wo soll ein junges, hübsches Mädchen wie ich bloß hin? Ich wollte hier ein Star werden! Ich wollte ganz nach oben! Es ist noch alles drin! Ich kann's noch schaffen! Na los, du Bürschchen! Schieß! Mach die Augen auf! Ich werde Mr. Ryan auffallen und dann werde ich ein Star! Es ist noch alles drin! Es geht noch was! Ich war auf dem Weg zum Ruhm! Und dann dieser Absturz! Wer braucht schon Erfolg am Broadway, wenn er es auch hier schaffen kann? 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8, 7, 8! Was stimmt nicht an mir? Ich bin doch hübsch! Hey du, wollen wir spazieren gehen? Was ist, Baby? Du hast versprochen, auf mich aufzupassen. War das eine Lüge? Bitte, Mr. Cohen, ich brauche eine Pause. Nur eine kleine Pause. Ich war doch mal schön. Was ist mit mir geschehen? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha verdammt! Ärger! Nichts als Ärger! Komm, sprich mit mir. Etwas liegt im Dunkel. Du willst mit mir spielen? Tauch hier bloß nicht auf! Du bist hier nicht erwünscht! Weißt du, was wir mit Eindringlingen machen? Ich möchte mit dir in aller Ruhe ein Schwätzchen halten. Hallo, willst du dich mit mir unterhalten? Hallo, wie wär's, wenn wir uns besser kennenlernen? Ich kann auch nett sein, wenn's gewünscht wird. Ich kann dir hier unten das Leben angenehm machen. Warum versteckst du dich da draußen im Dunkeln? Warum kommst du nicht ins Warme? Wärmstens zu empfehlen. Irgendjemand sollte mir das abnehmen. Irgendjemand sollte mir das abnehmen. Ach, komm schon. Jetzt drück's endlich raus. Ich hab schon genug Zeit verplempert. Na los, du dämliches Ding. Wird's bald. Oh, gib's mir. Jetzt sofort. Na los, na los, na los, du dämliches Ding. Na los, na los, na los, na los. Jetzt komm schon raus. Ach ja? Tja, du bist gefeuert, kapiert? Hab ich nicht gesagt? Ich hab verdammt recht gehabt. Komm schon, gönn mir eine Pause. Na komm, lass mich's erklären, okay? Was ist? Darf ich's dir erklären? Ja? Jetzt komm schon, gönn mir eine Pause. Scheiße, oh Gott. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, ist das kalt. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Scheiß Wodka. Oh Gott, ist kalt. Oh, Scheiße. Was mit dem Ding passiert? Schöne Scheiße. Nein, das gibt's nicht. Ha, heute ist mein Glückstag. Nein, nein, unmöglich. Oh, sie hätte nicht herkommen sollen. Mein Glückstag. Für mich ein Tag wie jeder andere. Man kann hier ein Geschäft aufziehen. Hier und jetzt. Es ist noch nicht zu spät. Ich geh's an. Ryan wird mich unterstützen. Oh ja. Er wird uns alle unterstützen. Alles braucht seine Zeit. Nur noch ein bisschen Geduld. Ist ein schlechtes Quartal. Das ist alles. Der Markt erholt sich wieder. Dann wird alles in Ordnung kommen. Rosige Zeiten brechen ein. Ich muss das Ende der Wirtschaftsflaute abwarten. Ich bin erfolgreich. Verdammt erfolgreich. Ich habe keine Angst vor Misserfolgen, weil ich sowas gar nicht kenne. Diese Arschlöcher kapieren's nicht. Ich bin ein Siegertyp. Das werde ich Ryan und den anderen beweisen. Fontaine hat versagt. Das werde ich nicht. Ich werde es schaffen. Alles nur eine Frage der Zeit. Mein Ziel ist, reich zu werden. Ich bleibe, bis ich es geschafft habe. Ich bin hergekommen mit einem Traum. Dieser Traum wird wahr werden. Gott verdammt! Rapture ist was für Sieger. Auf mich wirkst du eher wie ein Verlierer. Mach einen Bogen um meine Stadt, Junge. Glaubst du, Junge, ich merk das nicht, wenn du hier reinwalzt? Dich hat niemand eingeladen, Junge. Ich lass mich nicht bescheißen, mein Junge. Ryan passt auf mich auf, nicht auf dich. Wenn ich dich zu fassen kriege, zeig ich dir mal, wie das hier läuft. Jemand muss sofort dieses Ding reparieren. Los, rück's raus, verstanden? Jetzt mach schon die Klappe auf. Funktionier endlich, Herrgott nochmal. Los jetzt. Gottverdammter Nepp. Das ist Beschiss. Regelrechter Beschiss. Als ob mir das was ausmacht. Verdammt. Wessen Schuld ist das? Schwester, helfen Sie mir bei der Suche nach dem Patienten. Du kommst besser raus. Ich will nur deine Wunden verbinden. Hier ist alles unhygienisch, alles verdreckt. Komm, ich kümmere mich um dich. Keine Sorge, ich bin Profi. Ich will dir nicht wehtun. Ich will nur mal kurz reinschauen. Bist du da? Die Schwester mag dich nicht, aber ich schon. Ich hab geschworen, niemandem zu schaden. Meistens hab ich mich dran gehalten. Aufmachen! Nein! Mach die Tür auf! Nein! Öffne die Tür, Amateure! Antworten Sie! Temperatur sinkt! 105 zu 42 fallend. Seltsam. Er ist tot und noch immer keine Mädchen. Das Versuchsobjekt wurde vermutlich von innen her zerrissen. Wohl ein Teleportationsfehler. Naja, also, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Kommt mir bekannt vor. Verdammt nochmal! Jemand soll die Schwester holen! Ein bisschen mehr Hygiene könnte hier nicht schaden. Ich versuche zu helfen, doch manchmal passieren Fehler. Hier gefällt's mir. Nicht so viele Vorschriften. Alles läuft in ruhigen Bahnen. Ein Doktor kommt mit viel Schmutz in Berührung. Ekelhaft. Dieses ständige Niesen. Tödliche Viren fliegen durch die Luft. Kann hier mal jemand sauber machen? Gründlich schrubben. Hier steht der Dreck. Am meisten hasse ich Babys. Bei der Geburt tragen sie schon den Tod in sich. Auch ich mache Fehler. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Die Patienten haben so viele Fragen. Manchmal möchte ich die Wahrheit schönreden. Männer sorgen sich immer um ihre Potenz. Die Sorgen kann ich ihnen nehmen. Und manchmal tue ich's auch. Die Kleinen sind verdreckt. Ich wünschte, sie würden sterben. Ich mag diese Schmutzfinken nicht. Manchmal vergesse ich, welche Pille welche ist. Ich richte mich nach der Farbe. Wann hat jemand kein Fieber? Wenn ich es sage! Bakterien sind mikroskopisch klein. Das sollen wir zumindest glauben. Ich bin gern ein berühmter Arzt, aber ich verabscheue Bazillen. Sie kriechen unter deine Nägel und sind nachts aktiv. Die Schwestern mögen mich nicht. Sie maßen sich ein Urteil an. Alles ist voller Sperma. Alles! Komm schon! Inakzeptabel! Aufmachen! Na, Scheißmaschine! Verdammt, ich hätte dafür nichts bezahlen sollen! Das Herz schlägt immer schneller. Verdammt nochmal! Die Tage werden kürzer. Nein, nein, das stimmt nicht. Komm schon! Hör auf damit! Verdammt nochmal! Hallo? Ich bin hier! Na los, komm raus! Herrgott, nochmal! Mach schon! Hör mit den Spielchen auf! Schluss damit! Hey, spuck sie aus, deine großartige Idee! Du Idiot! Komm raus! Ich darf hier rein, verdammt! Ich darf hier rein, verdammt nochmal! Verdammt, ich darf hier rein! Armer Trottel, meine Seele, meine Seele! Ist es das? Oh, das werden Sie nie rausfinden. Ist sowieso alles weg. Sei nicht blöd, hier habe ich schon nachgesehen. Aufhören, das ist nicht, wonach es aussieht. So gut wie jede andere Stelle, möchte ich meinen. Dämliche Kinder, sie wissen's nicht mal. Nein, nein, das haben sie nicht gemeint. Einer muss hier für Ordnung sorgen, sonst haben hier über kurz oder lang die Parasiten das Sagen. Die Parasiten wollen sich hier einnisten. Wir müssen die Grenzen sichern, wir müssen sie zurückschlagen. Sie wollen das, was uns gehört. Wir müssen unser Hab und Gut verteidigen. Die Parasiten, die Pfaffenhörigen, die Roten, ich behalte sie alle im Auge. Die stecken alle unter einer Decke, aber sie kriegen nicht einen Zentimeter von Rapture, nicht einen Zentimeter! Es geht mir nicht ums Geld. Der Mensch braucht eine Vision und einen Vordenker. Die beobachten mich die ganze Zeit, jede einzelne verfluchte Sekunde. Fontaine ist tot? Er ist nicht tot. Er freut sich seines Lebens und lacht sich kaputt über mich. Atlas, Ryan, Fontaine, einer wie der andere. Wehe, du tanzt nicht nach ihrer Pfeife. Ich würd ja denken, aber jedes Mal, wenn ich's tue, dann hören sie's. Glaub bloß nicht, dass du das kriegst, Ryan! Es steht mir zu, mir ganz allein! Oh, Hilfe! Ja, Das Scheißding klemmt. Teufel auch. Komm schon, du beschissener Haufen Schrott. Oh, gib mir meinen Adam, du heilige Mutter Gottes. Gott verdammt, ich halte diesen Scheiß nicht mehr aus. Was zum Teufel stimmt nicht mit dem Ding? Himmel. Verdammte Scheißtechnik, typisch. Kannst du mal diesen Schrott reparieren? Es funktioniert einfach nichts mehr. Diese Dinger sollten hin und wieder gewartet werden. Überteuert. Hätte ich doch nur einen Lutscher. Ich hätte so gerne einen Lolli. Ich hätte so gerne einen Lutscher. Hallo? Oh, hallo? Liebling, reparier sie! Sie klemmt! Liebling, komm raus! Die Party beginnt! Beeil dich! Das ist mein Haus! Lass mich rein! Ich hab meinen Schlüssel vergessen! Liebling? Liebling? Liebling! Ach, ja, sie klemmt schon wieder! Reparier endlich die verdammte Tür! Wir können's noch schaffen! Lass mich rein! Hilfe! Liebling! Oh, wir sehen bestimmt rosigen Zeiten entgegen. Liebling? Audrey, Michelle, Peter, Thomas, William, Joseph. Nein, halt, nicht Peter. Meine liebe Elite, nein, verdiente Freunde. Ich habe endlich die Antwort gefunden, nach der wir alle gesucht haben. Zu introvertiert, um beachtet zu werden. Ich schätze, das kann mir eines Tages noch nützlich sein. Oh, er wird es lieben. Abgöttisch lieben. Liebling, wir brauchen mehr davon für die Show. 10 duftende Palmen, 16 Goldzähne, eine Purpurschnecke, 5 Sunshine Times. Vom Feinsten? Ha! Schwerlich vom Feinsten, schwerlich. Oh, Liebling, das wäre doch nicht nötig gewesen. Es ist toll für dich, so neu für dich, dass jemand ist so wild auf dich. Und wenn ich sage, ich tu alles für dich, ist das toll für dich. Charles, Ich halte den schwarzen Koch für einen Dieb. Es ist immer das Gleiche mit den Farbigen. Sie lassen alles mitgehen. Auch in schweren Zeiten bewahren wir stets Haltung. Richte dem Minister aus, er soll warten. Meine Tochter heiratet, nicht er. Oh, er ist ungemein witzig. Aber seine Frau hat enorm zugenommen. Kaum sind sie da, halten sie schon die Hand auf. Zugegeben, die Leute hatten mal einen Namen, aber sie sind furchtbar faul. Na geh schon, nimm deine Nutte und geh. Aber ich behalte alles, alles. Besorg alles für ein Picknick, dann machen wir uns einen schönen Tag. Ich liebe den Sommer. Kein Vergleich zu diesen Leuten am Apollo Square. Das sind Tiere, jeder einzelne. Das nennst du Lendenstück? Wenn du das in einem seriösen New Yorker Hotel servierst, wirst du zum Gespött der Stadt. Nichts als Gerede. Zu guter Letzt sind sie keine nützlichen Mitglieder der Gesellschaft, sondern fallen ihr nur zur Last. Sie war hier deplatziert. Es interessiert mich nicht, wo sie ist. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Weißt du, was sie in Rapture mit Landstreichern machen? Sie hängen sie! Ich weiß, auf was Typen wie du aus sind, aber du kriegst es nicht. Du glaubst, du kannst dir nehmen, was du willst? Wir sind hier nicht im Urwald. Schmarotzer, Wohlfahrtsparasit, von mir bekommst du nichts. Hier leben anständige Leute, zu denen passt du nicht. Jemand wie du ist hier unerwünscht. Der Junge wird dir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Du wirst deinen Besuch noch bereuen. Denk an meine Worte. Immer das Gleiche mit euch Parasiten. Ihr hofft auf Unterstützung. Ich brauche das, hörst du? Arbeite, dummes Ding! Beeil dich! Ach, noch mehr Geld? Gib mir mein Zeug! Was fällt dir ein? Ausverkauft? Ausverkauft? Wo sind meine Tickets? Mach auf! Ich muss dringend pissen! Baby, ich hab mich wieder beruhigt. Also mach auf! Scheiße! Was soll das? Zwing mich nicht reinzukommen! Hey, alles in Ordnung. Joey ist weg. Du kannst jetzt rauskommen. Nicht heute, Dad. Verdammt nochmal! Du da drin, mach auf! Okay, okay, ich werd's schaffen, versprochen. Hey! Mom? Mom! Mom. Hey, Mom! Mom! So kalt! So kalt! Ist das kalt? Wach bleiben! Wach bleiben! Nicht einschlafen! Sag mal, was hast du da, Kumpel? Na schön, na schön, na schön. Was zum Teufel? Er war die ganze Zeit weggetreten. Ach du Scheiße! Hey Dad, sieh dir das mal an! Dieser alte Scheißkerl! Okay, wär doch was für mich, oder? Ich kenn dich. Aber klar doch, ich kenn dich. Du bist dieser Typ mit dem Wisch. Was zum Teufel? Nein, hier ist nichts. Ich hab mich schon blöd gesucht. Herrgott nochmal! Verdammte Spleißers! Voll für'n Arsch! Ich schaff das. Warum glaubst du mir nicht? Ich versuch's, Mr. Ryan. Urteilen Sie bitte nicht vorschnell. Sehen Sie mich an, Mr. Ryan. Ich hab nichts mehr. Mom? Dad? Holt ihr mich hier raus? Es tut weh. Ich hab Schmerzen beim Atmen. Man hat uns beigebracht, Eindringlinge wie ihn zu erledigen. Ich will schlafen. Ich will einfach nur noch schlafen. Mein Job ist, alles platt zu machen. Mein Job ist, alles platt zu machen. Mein Job ist, alles platt zu machen. Mein Job ist, alles platt zu machen. Ich mach nur, was man mir gesagt hat. Ich mach nur, was man mir gesagt hat. Wo bist du? Die erledigen mich, wenn ich dich nicht finde. Komm lieber raus. Das erspart uns eine Menge Ärger. Ich weiß, da ist jemand. An deiner Stelle würde ich rauskommen. Komm schon raus. Sonst reitest du dich immer mehr in die Scheiße. Wo steckst du? Wo steckst du? Hast du eine Ahnung, was sie mit dir machen, wenn sie dich finden? Ja, okay. Irgendwie kriege ich schon hin. Jetzt mach schon! Mach schon! Nächster Versuch! Blödes Scheißteil! Ein wirklich schöner Automat, aber absolut wertlos! Diesmal ist es anders. Echt wahr! Darauf kannst du einen lassen. Verdammt! Ich würde das Teil am liebsten in der Luft zerfetzen! Oh, Scheiße! Dad, sowas hab ich noch nie gesehen! Komm schon, Scheißteil! Thank you. Tänzchen, noch ein Tänzchen. Tanz mit mir. Wach auf, Schlafmütze. Sie sind weg. Wach auf. Wach bitte auf. Oh, du Idiot. Du Dreckschwein. Bleib sauber. Bleib sauber. Los, komm raus, raus da, mach sofort auf! Dreckskerl! Hinter jeder Tür eine Gelegenheit, so gefährlich! So kalt! Es ist so kalt! Stockwerk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 34, 37. Ich spioniere diese kleine Fliege aus. Es endet mit Tränen. Sie atmet noch. Das ist doch klar. Sie ist nur ein Kind. Oh nein. Natürlich stirbst du nicht. Du bist noch ein Baby. Babys sterben nicht. Sie wollen nichts von dir. Du bist noch ein kleines Kind. Aber sie ist mein kleines Mädchen. Sie hat meine Augen. Siehst du? Tu ihr bitte nicht weh. Nimm mich stattdessen. Wir verschwinden. Versprochen. Tu ihr bitte nur nicht weh. Bitte. Du willst doch meine Kleine gar nicht. Sie ist nutzlos für dich. Wie wär's denn stattdessen mit der Nachbarstochter? Nimm mich! Nimm meinen Körper! Bedien dich! Aber verschone meine Kleine! Hilf mir! Kischlan, bist du da, Kleine? Schatz, hast du Hunger? Liebling, Mama will dich in den Arm nehmen. Hast du mir mein Baby weggenommen? Dann gnade dir Gott! Schätzchen, ich bin's, deine Mama. Komm jetzt raus. Wo bist du, mein Liebling? Komm bitte raus. Mama will dich in den Arm nehmen. Tu, was deine Mama sagt. Ich verliere langsam die Geduld mit dir. Mama wird gleich sehr böse. and mortal life shall cease. I shall possess within the veil a life of joy and peace. The Lord has promised good to me. His words, my hope, secures. His will, my shield and portion be. As long as life endures. Versteck's nicht vor mir! Keine Knöpfe mehr! Kann ich es haben? Bitte. Danke. Ich danke dir. Schluss mit lustig. Tschau, ich hätte so gerne einen Lutscher. Ich hätte so gerne einen Lolli. Ich hätte so gerne einen Lutscher. Fantastisch! Ich wollte mich nur unterhalten! Nur ein bisschen quatschen, verdammt nochmal! Verdammt! Du Nutte! Komm raus! Du kommst besser raus! Hör denn diese Scheiße nie auf! Ich weiß, dass du mich hörst! Das ist nicht korrekt! Klar? Hallo? Jemand zu Hause? Halt bloß dein Maul! Dicke. Arschkalt! Verdammt! Mm-hmm. Wenn man allein ist, kriecht die Zeit dahin. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft. Keiner von diesen Ärschen will mit mir reden. Die halten mich für einen Freak. Fahr zur Hölle! Wenn du hier eine Lady klar machen willst, musst du reich sein. Denen ist dein Aussehen egal. Ja, ja. Lügen und Geld. Lügen und Geld. Ich will nur jemanden kennenlernen. Aber hier ist ein gefährliches Pflaster. Im Ratgeber steht, zieh dich gut an, lächle und sei du selbst. Das habe ich gemacht. Ich habe ihr jeden Tag Blumen geschickt. Sie kam immer wieder zurück. Nennst du das Dankbarkeit? Die Damen werden mir die Tür einrennen. Ich leg schon mal die Präse raus. Ich sehe gut aus. Kapiert das keiner? Sie ist sowas von arrogant. Ich werde dir zeigen, was mit solchen Zicken passiert. Wie es aussieht, läuft hier für mich alles schief. Ryan! Wann bin ich dran, du Scheißkerl? Hör auf, mich auszulachen! Steinman hilft mir schon. Wird schon alles klappen. Wart's nur ab. Du bist super. Du bist das Kolosseum. Du bist super. Du bist das Louvre-Museum. Wolltest du mich auch nur auslachen? Ich weiß, du bist hier und ich bin scharf auf einen Kampf. Mach dich lustig über mich, wenn du dich traust. Wer war sie? Deine Schwester? Deine Cousine? Das geht mir am Arsch vorbei. Was ist? Soll ich dir das Tanzen beibringen? Da bin ich gut drin. Ich werde dir zeigen, wie man nach einer Schönheits-OP aussieht. Hilfe! Wer auch immer diese Dinger konstruiert hat, sollte erschossen werden. Diese Scheißdinger funktionieren nie. Niemals. Rück's wieder raus, verdammt nochmal. Gehst du diesmal auf, Liebling? Wieder nicht aufmachen, verdammt! Ich brauch diesmal drei, hast du kapiert? Drei! Komm schon, na los! Ich weiß, dass du da bist. Du hältst dich wohl für was Besseres. Warum machst du das immer? Mach auf, wenn du dir keinen Ärger einhandeln willst. Hallo? Also wirklich? Aufmachen, verdammt nochmal! Okay, Stupido! Du bist doch nicht taub! Kalt, kalt, kalt. Gut. Hallo. Ha? Was ist das? Sag mal. Entschuldigung? Gut, gut, gut. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Vater, warum hast du mich verlassen? Verzeih mir, Vater. Ich werde dir gehorchen. Ich tu, was du sagst. Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. Selbst im tiefsten Meer sieht der Herr alles. Ihm entgeht nichts. Ihm entgeht nichts. Ihm entgeht nichts. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der kleinen und schwachen Kinder an, denn er ist stark. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Wir haben uns von dir abgewandt. Ich blicke auf diese Stadt voller Abscheu und nicht mit Wohlgefallen, spricht der Herr. Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können, Wir haben uns geirrt. Oh, Madonna! Wo steckt der kleine Sünder? Du weißt, was wir mit einem wie dir tun. Sünder verbergen sich im Dunkeln. Ich bin hier, um dich zu richten. Er starb für deine Sünden. Für deine Sünden. Der Herr erbarme sich deiner Seele. Ich kann dich nicht sehen. Aber er schon. Glaubst du, du kannst dich verstecken? Der Herr sieht all unsere Sünden. Er starb für dich. Für dich, du Hurensohn. Undankbares Dreckstück. Er wollte dich retten und du hast drauf geschissen. Mutter Gottes, hilf mir, diesen Sünder zu finden. Ich find dich, du Sünder, und dann... Nein, nein, nein! Warum find ich mich mit dieser Scheiße ab? Was soll's? Einfach lächerlich. Wertlos, komm schon. Was ist jetzt das Problem? Wer baut diese Dinger?